Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt, aus seinem Volk sagte: Wir werden dich, O Su'aib, und diejenigen, die mit dir glauben, ganz gewiss aus unserer Stadt vertreiben, oder aber ihr kehrt zu unserem Glaubensbekenntnis zurück. Er sagte: Was denn, auch wenn es uns zuwider ist?